das ist die Gesetzmäßigkeit, mit der an denjenigen von unseren Gesandten verfahren wurde, die wir bereits vor dir sandten. Und du wirst bei unserer Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden.